Morgenandacht von Reinhard Hirtler, 1. Korinther 1, Tag 17. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen an diesem fröhlichen und heißen Tag in Sao Paulo. Ich bin wieder hier mit Gracie, um euch etwas aus 1. Korinther 1 zu lehren. Vers 19. Denn es steht geschrieben: Ich will die Weisheit der Weisen zerschlagen und die Klugheit der Gelehrten verwerfen. Das ist eine sehr, sehr starke Aussage. Aber Paulus scheut sich nicht, so starke Worte zu benutzen. Paulus zitiert tatsächlich den Propheten Jesaja, denn wenn Paulus sagt, es steht geschrieben, meint er offensichtlich das Alte Testament. Und ich glaube, es ist Jesaja 29,14, den Paulus hier zitiert. Es ist also Gott, der durch den Propheten sagt, dass er die Weisheit der Weisen zerstören wird. Wenn Gott selbst das tut, dann macht es keinen Sinn, ein kluges Evangelium für kluge Menschen zu predigen. Denn dann verliert es seine ganze Kraft. Denn Gott wird der menschlichen Weisheit ständig widerstehen. Die menschliche Weisheit wird nichts von Gott verstehen. Der Hebräerbrief sagt uns, dass wir durch den Glauben verstehen. Die klugen Menschen wollen erst verstehen und dann glauben. Aber das Reich Gottes ist genau andersherum. Zuerst musst du glauben und dann wirst du verstehen. Ich habe mich für den Glauben an den neuen Bund entschieden und kann ihn jetzt verstehen. Es überrascht mich immer noch, wie Gott so fantastisch sein kann, aber ich kann es verstehen. Ich kann es aber nur verstehen, weil ich mich zuerst entschieden habe zu glauben. Wir sind so versucht, die Weisheit stets den Weisen zuzuschreiben. In meinem Mentoring habe ich eine ganze Serie über Weisheit gelehrt und ich habe den Unterschied zwischen menschlicher Weisheit und göttlicher Weisheit aufgezeigt. Es ist sehr entgegengesetzt. Gott sagt also, die Weisheit der Weisen werde ich völlig zerstören. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass ich immer nach göttlicher Weisheit streben muss. Es bedeutet aber auch, dass ich das Evangelium auf einfache Weise verkünden muss und nicht mit menschlicher Weisheit. Der große Prediger Charles Spurgeon, den man den Prinzen aller Prediger nannte, war der Gründer der Baptistenbewegung. Ein sehr mächtiger Mann Gottes. Weißt du, was er sagte? Er sagte: Wenn jemand nicht so predigt, dass ein 12-jähriges Kind es verstehen kann, dann ist es falsch. Wir müssen das Evangelium also auf eine einfache Art und Weise verkünden. Schau, dann sagt Gott weiter: Und ich werde die Klugheit der Gelehrten verwerfen. Das ist die Schönheit des Reiches Gottes. Das ist die Schönheit des Evangeliums. Schau, wie Jesus seine 12 Apostel ausgewählt hat. Ich habe bis jetzt noch keinen Pastor getroffen, der diese 12 Männer zu seinen wichtigsten Leitern gewählt hätte. Sie waren nicht die klügsten Menschen. Die Bibel in der Apostelgeschichte und auch die Geschichte erzählen uns, dass sie ungebildete Männer waren. Warum sollte Gott ungebildete Männer auswählen, um die Gemeinde zu gründen? Warum hat Gott diese ungebildeten Männer ausgesandt, um das Evangelium des Reiches Gottes zu verkünden? Weißt du warum? Damit der ganze Ruhm zu Gott zurückkehrt und damit das Evangelium eine einfache Wahrheit bleibt. Gott entwertet die Intelligenz der Gelehrten. Das heißt aber nicht, dass wir nicht studieren sollten. Ich studiere sehr viel. Das bedeutet aber, dass wir uns weder auf unser eigenes Studium noch auf unsere eigene Weisheit verlassen sollen. Unser Glaube beruht auf allem, was von Gott kommt. Und er kommt durch die Einfachheit des Evangeliums. Schau, mein Freund, wenn es richtig, richtig schlimm wird, sind die Klugen und Gebildeten nicht diejenigen, die stark sein werden, es sei denn, sie lernen einfach auf die Kraft des Evangeliums zu vertrauen. Diejenigen, die in schwierigen Zeiten stark sein werden, sind diejenigen, die gelernt haben, in einfachem Vertrauen zu leben. Vertrauen auf die Kraft des Evangeliums. Wir sehen uns morgen.